B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jatschik und folgenden Themen. Gewählt. Das neue Führungsduo der EU. Verunsichert. Feuerartisten in Spanien. Sowie schließlich abgemeldet. Putins Jugendorganisation Naschi. Europa hat seit vergangenem Donnerstag endlich zwei Telefonnummern. Das war die gute Nachricht. Die schlechte lautet, jene, die da am anderen Ende der Leitung abheben, kennt kaum einer in der EU, geschweige denn in der Welt. Und es ist zu befürchten, dass sich daran in den nächsten Jahren auch wenig ändern wird. Herman Van Rompuy, der neue ständige Ratspräsident, ist dafür bekannt, dass er keine Meinung hat. Und Catherine Ashton, die europäische Außenministerin, die offiziell gar nicht so bezeichnet werden darf, kommt erstens aus Großbritannien und hat zweitens auf internationalem Parkett so gut wie keine Erfahrung. Kafka lässt grüßen. Eine Panne? Keineswegs. Dahinter steckt viel mehr System. Die Alpha-Tiere in Paris, Rom und Berlin dulden eben keine Konkurrenz. Michael Gütschenberg kommentiert. Um es gleich vorwegzunehmen, Sie müssen sich nicht schlecht fühlen, wenn Sie noch nie etwas von Herman Van Rompuy gehört haben. Da sind Sie nicht alleine. Der belgische Premierminister ist ein europapolitischer Niemand, ein Fliegengewicht, aber nicht nur das. Er ist uncharismatisch, er bedient rein optisch schon alle Vorurteile, die man mit der EU verbindet. Herman Van Rompuy sieht aus wie ein Bürokrat, wie eine fleischgewordene Büroklammer. Der Belgier ist nun also so etwas wie die Antwort der EU auf Barack Obama. Europa will sich als Global Player in Stellung bringen und geht dafür mit einem Präsidenten ins Rennen, dessen Namen wahrscheinlich auch Barack Obama in diesen Tagen zum ersten Mal gehört hat. Das ist vor allem eine verschenkte Chance. Eine charismatische Führungsfigur an der Spitze der EU wäre nicht nur nach außen ein starkes Signal gewesen, sondern auch nach innen. Seit Jahren wird immer wieder beklagt, dass die EU es bei ihren Bürgern auch deshalb so schwer hat, weil man mit ihr kein Gesicht verbindet. Herman Van Rompuy wird mit einiger Sicherheit nicht das Gesicht der EU werden, es wird weiterhin keins geben. Keinen Mr. Europe, keinen europäischen Vordenker an der Spitze der EU, keine europäische Identifikationsfigur. Natürlich hätte es durchaus Kandidaten gegeben, die genau dieses Profil erfüllt hätten. Jean-Claude Juncker zum Beispiel. Der Luxemburger ist ein europäischer Überzeugungstäter, Karlspreisträger, seit Jahren im EU-Geschäft, respektiert innerhalb wie außerhalb Europas. Selbstbewusst genug, um sich als Gesicht der EU zu etablieren. Warum also nicht er? Ganz einfach. Weil die Staats- und Regierungschefs, also diejenigen, die sich jetzt für den Belgier Van Rompuy entschieden haben, keine starke Persönlichkeit an ihrer Spitze wollen. Der Frühstücksdirektor, der nur die Chefrunden in Brüssel leitet, sonst aber nicht in Erscheinung tritt, ist ihnen lieber als einer, der ihnen gelegentlich einen einschenkt und sonst ständig die Show stiehlt. Einen Jean-Claude Juncker hätte jemand wie Nicolas Sarkozy beispielsweise nicht ertragen können. Aber auch Angela Merkel ist das Fliegengewicht aus Belgien lieber. Der EU aber hätte eine Spitzenbesetzung auf ihrem neuen Spitzenposten gut getan. Politik funktioniert aber eben anders. Leider. Einen Satz noch zur neuen EU-Außenministerin. Auch Catherine Ashton müssen Sie nicht kennen, auch sie ist kein außenpolitisches Schwergewicht. Gut aber ist, dass eine Frau zum Zug gekommen ist und die Britin ist immerhin schon seit einem Jahr als EU-Handelskommissarin in Brüssel. Außerdem ist sie als Britin ohnehin eine gute Wahl. Mit ihr an der Spitze der europäischen Außenpolitik dürfte es Großbritannien in Zukunft deutlich schwerer fallen, in Brüssel auf die Bremse zu treten. Die Frage wird sein, ob die EU-Staaten bereit sind zu einer echten europäischen Außenpolitik in so vielen Bereichen wie möglich. Will die EU ein Global Player sein, sollte sie wenigstens ihrer neuen Außenministerin den Spielraum geben, den der EU-Präsident offenbar nicht haben soll. Ein Kommentar von Michael Gütschenberg. Die Katalanen im Nordosten Spaniens sind stolz auf ihre Eigenständigkeit. Sie sind eine autonome Gemeinschaft, haben somit ihre eigene Polizei, ein eigenes Gesundheits- und Bildungssystem. Und auch in puncto Traditionen zeigen sie häufig und gerne, dass sie anders sind als die übrigen Spanier. Kein Wunder also, dass sie alles unternehmen, um eben diese Traditionen vor Fremdeinwirkungen peinlichst zu beschützen. Einer der wichtigsten Traditionen, dem Corfoc, dem Feuerlauf, droht womöglich aber das Aus. Der Feuerlauf, heißt es in Brüssel, entspräche nicht den Sicherheitsnormen der EU. Streng genommen müssten die Katalanen auf den Korifork also verzichten. Doch darauf haben sie absolut keine Lust. Stefanie Eichler über den Spagat zwischen Tradition und EU-Regeln im Nordosten Spaniens. In der Dunkelheit ertönt ein Knall, dann noch einer. Es hört gar nicht mehr auf. Plötzlich lodert ein Feuer auf und im Schein der Flammen werden teufelsähnliche Gestalten sichtbar. Ganze Teufelsgruppen mit Mistgabeln, aus denen Funken sprühen. Ihnen folgen Drachen und andere Bestien. Dieses befremdliche, fast schon unheimliche Spektakel ist der Correfoc, der Feuerlauf. Höhepunkt aller Stadt- und Dorffeste in der Region Katalonien, in Valencia und auf den Balearen. Der größte Correfoc ereignet sich jedes Jahr im September in Barcelona und zieht um die 70.000 Zuschauer in seinen Bann. Auch Miquel in Barcelona aufgewachsen, Daniel aus den USA und Ayn aus England. Das macht Angst. Die vielen Böller, das Feuer und der Krach schüchtern die Leute ein, meint Miquel. Ich habe keine Angst. Es ist sehr laut, aber ich mag es, sagt Daniel. Spanier sind wirklich verrückte Leute, meint Ayn. Aber ich mag die Idee. Die Leute können ihre dunkle Energie endlich einmal ausleben. Toni, der sich zum Schutz gegen die Funken von Kopf bis Fuß eingehüllt hat, mischt sich unter die Teufel und Bestien. Der eigentliche Reiz des Feuerlaufs besteht im Mitmachen. Du musst die Teufel umarmen, mit ihnen durchs Feuer tanzen und dich im Kreis drehen. Doch Teufelstanz und Feuerlauf wird es vielleicht schon bald so nicht mehr geben. Denn im Januar kommenden Jahres tritt eine neue EU-Richtlinie für Feuerwerkskörper in Kraft. In allen Ländern der EU sollen dann die gleichen hohen Sicherheitsauflagen gelten. Bisher hat jedes Land seine eigenen Sicherheitsvorschriften. Zum Beispiel dürfen bestimmte Kategorien von Raketen in manchen EU-Ländern nur von Pyrotechnikern gezündet werden, während in anderen Mitgliedstaaten schon 12-Jährige die Raketen abfeuern. Diese unterschiedlichen Regelungen erschweren den freien Handel von Feuerwerkskörpern innerhalb der EU. Darüber hinaus schätzt die Brüsseler Kommission, dass sich EU-weit jährlich bis zu 20.000 Unfälle ereignen, alle verursacht durch den fahrlässigen Gebrauch von Feuerwerkskörpern. Strengere Sicherheitsregelungen, so hofft die Kommission, werden einen vorsichtigeren Gebrauch zur Folge haben, sodass es weniger Unfälle geben wird. Die neue EU-Richtlinie scheinen fast alle Mitgliedstaaten problemlos zu akzeptieren. Doch in Spanien regt sich Protest, denn hier steht der Feuerlauf auf dem Spiel. Das scheint widersinnig, denn gerade beim Feuerlauf wird mit Raketen und Böllern besonders vorsichtig umgegangen. Mit ihrem Spaß an Feuer und Funken ist es den Spaniern ernst. In Katalonien, Valencia und auf den Balearen gibt es jeweils einen sogenannten Verband für Dämonen, Feuer, Teufel und Bestien. Eine der Vorsitzenden ist Joana Maria Mairata. Bei kulturellen Veranstaltungen wie dem Correfoc kommt es fast nie zu Unfällen. Das Einzige, was passieren kann, sind klitzekleine Brandwunden. Viel, viel schwächer, als wenn dich jemand mit einer glühenden Zigarette berührt. Die vielen Unfälle ereignen sich wahrscheinlich bei anderen, nicht kulturellen Festen. Wie zum Beispiel in Deutschland an Silvester oder in Spanien zu den Mitsommernachtsfeiern. Und trotzdem, ab nächstem Jahr dürfen auch beim Correfoc, beim spanischen Feuerlauf, nur noch Feuerwerkskörper mit dem Kennzeichen CE benutzt werden. Es schreibt verbindliche Regeln für den Gebrauch vor, die auf den Böllern und Raketen deutlich vermerkt sind. Dazu gehört ein Sicherheitsabstand von 8 bis 15 Metern. Sandra, die als funkensprühender Correfoc-Teufel dann nicht mehr mit dem Publikum tanzen könnte, ist wütend. Das ist so, als wenn sie den Deutschen verbieten würden, Würstchen zu essen. Wahrscheinlich sogar ein bisschen schlimmer. Sie werden unsere Kultur kaputt machen, sagt Sandra. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme betrifft den Feuerlauf selbst. Das hier ist meine Mistgabel, damit kann ich Funken sprühen und mit dem Feuer spielen. Ich werfe auch Böller. Aber du musst dich zum Schutz gegen die Funken gut einhüllen, sonst verbrennst du dich, erklärt die 9-jährige Katina, die beim nächsten Correfoc vielleicht schon nicht mehr mitmachen darf, sagt Joana Maria Mairata. Ich habe das in diesen Tagen oft gesagt. Nordeuropäern mag es völlig verrückt erscheinen, dass wir 5-jährigen Kindern einen Dreizack mit Feuerwerkskörpern in die Hand drücken und so durch die Straßen ziehen. Aber es ist Teil unserer Kultur und es passiert nichts, weil die Kinder alle von uns geschult werden. Eine gründliche Schulung aller Teilnehmer soll den Feuerlauf retten. Zünden geschulte Teufel das Feuerwerk, brauchen weder Sicherheitsabstand noch Mindestalter eingehalten zu werden, hofft Mairata. Wir denken, dass alles gut ausgehen wird und dass wir mit unserem Correfoc so weitermachen können wie bisher. Der Optimismus ist begründet, denn in der neuen EU-Richtlinie selbst sind Ausnahmeregelungen vorgesehen für Personen mit Fachkenntnissen. Doch es bleibt abzuwarten, ob sich Katalanen, Valencianer und Mallorquiner einer Schulung unterziehen wollen, bevor sie ins Teufelskostüm schlüpfen und Feuerwerk zünden. In Russland ist sie vor allem oppositionellen Gruppen höchst suspekt. Die Jugendorganisation Naschi, zu Deutsch die Unsrigen, wobei mit dem Begriff Unsrige auf keinen Fall die gesamte russische Gesellschaft gemeint ist, sondern nur jener Teil, der Wladimir Putin treu und ergeben dient und auch deshalb in Russland besonderen Schutz genießt. Oder besser gesagt, bislang genossen hat, denn die Tage der Jugendorganisation Naschi scheinen gezählt zu sein. Wladimir Putin jedenfalls hat offenbar kein Interesse mehr an der politischen Jugendorganisation. Was Putins Kritiker wiederum sehr freuen dürfte, machten die Naschi vor allem ihnen in den letzten Jahren das Leben ziemlich schwer. Pauline Tillmann über die Organisation Naschi und deren Suche nach der Zukunft. Die russische Jugendorganisation Naschi wurde vor knapp 5 Jahren gegründet. Michail Potopkin war von Anfang an dabei. Ein großgewachsener, robuster Russe mit kurzgeschorenem Haar. Mit seinen 28 Jahren gehört er schon zum älteren Schlag. Auf die Frage, warum es eine Organisation wie die Naschi gibt, reagiert er zunächst irritiert, antwortet dann aber: Weil man ein System installieren musste, mit dem man Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und eigene Projekte umzusetzen. Wer bei den Naschi mitmacht, ist ehrgeizig und strebsam. Der Idealtypus eines russischen Bürgers entspricht demnach 3 Kriterien. Er ist Patriot, Anführer und Spezialist. Und er glaubt, sein Land vor Beleidigungen schützen zu müssen. Wir haben außerdem den Auftrag, die Souveränität unseres Landes zu wahren. Wir haben damals bei der Gründung bedacht, dass die aktiven Jungen rausgehen und ihre Position verteidigen müssen. Wir haben damals Risiken gesehen, die unser Land bedroht haben und die geblieben sind. Sie sind nur im Dunkeln verschwunden. Erst Ende Oktober haben sie gegen die Frankfurter Rundschau geklagt, weil sie sich durch deren Berichterstattung in ihrer Ehre verletzt gefühlt haben. Ein Zeichen von Patriotismus oder auch von Nationalismus, der den Naschi oft vorgeworfen wird. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus. Wir verstehen uns als Patrioten, weil wir Leute sind, die ihr Land lieben und denken, dass ihr Land kein bisschen schlechter ist als irgendein anderes Land. Manche nennen diese Position auch schon nationalistisch. Wenn man unter Nationalismus die Liebe zum Land versteht und dass man will, dass es dem Land nicht schlechter, sondern besser geht, dann sind wir wohl Nationalisten. Doch die Naschi wollen nicht nur ihr Land verteidigen, sondern vor allem Jugendliche erziehen. Das sei auch dringend nötig, sagt Maxim Musorowski. Er koordiniert Jugendprojekte in der Region Karelien, nördlich von St. Petersburg. Wir versuchen, eine Zwischenlösung zu finden zwischen dem Komsomol, den es in der Sowjetzeit gab, und heutigen jugendlichen Programmen. Es geht darum, dass das sehr nötig ist, weil es bei den Komsomolzen, wie auch in der ehemaligen Sowjetunion, Dinge gab, die sehr richtig waren. Der Komsomol war die Jugendorganisation der KPDSU und verstand sich offiziell als kommunistischer Jugendverband. In den 70ern und 80ern zählten die Komsomolzen gut 40 Millionen Mitglieder. Das waren mehr als die Hälfte aller russischen Jugendlichen zwischen 14 und 28 Jahren. Der Komsomol hat sich die Verbreitung der sozialistischen Ideologie Lenins auf die Fahnen geschrieben, erklärt Walter Kaufmann, Osteuropa-Referent der Heinrich-Böll-Stiftung. Natürlich, es war eine Jugendbewegung, Jugendorganisation. Die haben also nicht nur bei den Aufmärschen mitgemacht und bei den offiziellen Feiertagen, sondern natürlich auch die eine oder andere Aktion zur Reinigung der Stadt organisiert oder alten Leuten mal geholfen oder bestimmte soziale Aufgaben übernommen. Aber es war ein Instrument vor allen Dingen zur politischen Steuerung von Jugendlichen, weniger als ein soziales Instrument jetzt zur Regelung sozialer Angelegenheiten. Eine kommunistische Jugendorganisation gibt es heute zwar auch noch, aber sie spielt praktisch keine Rolle mehr. Dennoch, für Kinder zwischen 9 und 14 Jahren bestehen durchaus Überlegungen, die Pioniere wieder aufleben zu lassen. Und für Ältere so etwas wie Komsomol 2.0. Ein erstes Anzeichen dafür ist zum Beispiel, dass die Tradition der Jugendlager wieder ins Leben gerufen wird. Maxim Musorowski hat in diesem Jahr zum ersten Mal ein Jugendlager in der Region Karelien auf die Beine gestellt. Wir haben jetzt eine Lücke. Als die Sowjetunion 1991 auseinandergefallen war, sind junge und alte Generationen auseinandergedriftet. So ist eine ganze Generation aufgewachsen, die nicht in der Sowjetunion gelebt hat. Sie wissen gar nicht, was das ist und wie man mit der älteren Generation umgeht. Und die Alten wissen nicht, was MTV ist oder Fashion TV und Popgruppen. Und es ist sehr schwer, da eine Verbindung herzustellen. Fashion TV, populärer Grupp, ihm ist es sehr schwer, diese Verbindung herzustellen. Mussorowski gehört mit seinen 28 Jahren zur jungen Elite Russlands. Genau so eine Karriere wollen auch die Jugendlichen machen, die sich bei den Naschi engagieren. Das jedenfalls glaubt Astrid Schorn vom Deutsch-Russischen Austausch in St. Petersburg. Ein unabhängiger Verein, der sich für den Aufbau einer Zivilgesellschaft in Russland einsetzt. Naschis war eine Jugendbewegung, die in dem Ideologieloch sozusagen Jugendliche sammeln sollte und wo sie einfach junge Leute bündeln wollten. Und es wurde finanziert. Das war auch ein Projekt, was sozusagen für ein paar Jahre angelegt war. Und das sollte dann eigentlich auch nicht weiter existieren. Das war sozusagen so ein Sammelbecken. Astrid Schorn sagt, die Naschi verfolgten keine Ideologie. Deshalb habe der Organisation von Anfang an eine langfristige Planung gefehlt. Der große Aufschrei war, dass sie gar keine Strategien hatten. Also dass sie so viele Jugendliche angezogen haben, ohne eine Ideologie eigentlich zu haben und ohne eine Vorstellung zu haben, was passiert, wenn das Projekt ausläuft. Und das ist eigentlich das Schlimme. Also natürlich wird versucht, die zu protegieren über, also wir kennen das hier von der Stadtebene, dass die Naschis dann versucht wird, mit denen viele Projekte zusammenzumachen. Also wenn es Ausschreibungen gibt für NGOs, dann beteiligen sich auch immer die Naschis und die kriegen natürlich immer Gelder, weil die protegiert werden, ganz klar. Die Naschi selber streiten ab, dass sie von der Regierung Geld bekommen, legen aber gleichzeitig ihre Geldquellen nicht offen. Vor gut einem Jahr schrieb die Zeitung Kommersant, dass die Naschi erstmals Finanzierungsprobleme hätten, was Auswirkungen auf ihre Infrastruktur hat. So gab es 2007 noch 50 Stabsteine in ganz Russland, 2009 sollen davon lediglich 5 übrig bleiben. Michael Potopkin von den Petersburger Naschi versucht dennoch zu beschwichtigen. In unterschiedlichen Zeiten braucht man eine unterschiedliche Politik. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir keine Gebäude brauchen, um uns zu versammeln. Wir haben die Möglichkeit, unsere Besprechungen auch anders durchzuführen. Wenn man so will, haben wir uns dazu entschieden, etwas einzusparen und uns von unnötigen Zentren zu befreien. Astrid Schorn vom Deutsch-Russischen Austausch sieht das ein wenig anders. Naschi? Sind ja auch, glaube ich, in so einer Desorientierung, was sie jetzt weitermachen mit ihren hochqualifizierten, sozusagen elitären Jugendlichen. Wo ich aber auf der anderen Seite auch denke, dass ganz viele, die zu den Naschis gegangen sind, wussten, dass es Karriereleiter ist. Also dass es gar nicht irgendwelche Ideologie hat, sondern es ist ganz klar, das ist eine Jugendbewegung nahe an der Machtpartei und das ist natürlich ein Einstieg sozusagen in höhere Positionen. Regimekritiker sagen, die Naschi sei nur deshalb gegründet worden, um so etwas wie eine orangene Revolution in Russland zu verhindern. Das sagt auch Walter Kaufmann von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und natürlich im Vorfeld auch der Wahlen, Parlamentswahlen und vor allen Dingen Präsidentschaftswahlen, weil man sich nicht ganz sicher war, sozusagen, wie die Sache in Russland ausgehen würde, ob es tatsächlich gelingen würde, den als feindlich empfundenen Mächten von außen sozusagen eine ähnliche demokratische Mobilisierung wie in der Ukraine in die Wege zu leiten. Das ist offenbar gelungen. Die Gefahr wurde gebannt. Das heißt, nun können sie weg. Nicht zuletzt deshalb, weil ihnen 2 unschöne Makel anhängen, die, so hört man, vor allem Putin nicht gefallen. Die Naschi gelten als antiwestlich und als nationalistisch, manche sagen sogar faschistisch. So vergleichen sie nicht wenige aufgrund ihrer gleichgeschalteten, regierungstreuen Ausrichtung sogar mit der Hitlerjugend. Michael Potopkin weist diesen Vorwurf brüsk zurück. Unsere größten Gegner von der Opposition haben uns Putin-Jugend genannt, weil wir die Politik von Putin unterstützen. Ich glaube, davon ausgehend haben einige nicht sehr gebildete Journalisten beschlossen, Putin-Jugend in Hitler-Jugend umzuwandeln. Das ist mehr als eine Beleidigung. Putin-Jugend превратить в Гитлер-Jugend. Это, на мой взгляд, не просто оскорбительно, это больше, чем оскорбительно. Soweit würde auch Walter Kaufmann von der Heinrich-Böll-Stiftung nicht gehen. Ist sich aber sicher, dass die Naschi ausgedient haben. Die Naschi haben sich ja ein problematisches Image verschafft, was mittlerweile vielleicht auch in der Kreml-Administration als Problem angesehen wird. Und von daher will man zwar das Instrument nicht aus der Hand legen oder nicht ganz aus der Hand legen, aber die Naschi haben sozusagen ihren Zweck für eine Zeit lang erfüllt und schien jetzt eher zum Problem zu werden. Von daher macht man das jetzt direkter und offener als Jugendorganisation der Regierungspartei. Und diese offizielle Jugendorganisation heißt Maladaya Gvardia. Maladaya Gvardia, zu Deutsch Junge Garde, gibt es nun auch schon seit einigen Jahren. Bisher haben sie aber nicht so stark auf sich aufmerksam gemacht wie die Nashi. Vom Kern unterscheiden sie sich kaum. Aber gleichgültig, ob Maladaya Gvardia oder Nashi, als kremltreue Organisationen haben sie es wesentlich leichter als Jugendbewegungen der Opposition. Dazu gehört zum Beispiel die Jugendbewegung der liberalen Jabloko-Partei. Sie hat sich gemeinsam mit Menschenrechtlern, Ökoaktivisten und jungen Demokraten zu Aborona zusammengeschlossen. Das heißt so viel wie Verteidigung oder Bürgerwehr. Und als solche setzt sich die Organisation vor allem für Bürgerrechte in Russland ein. Die Koordinatorin in St. Petersburg ist Maria Govorova. Man kann uns nicht vergleichen. Jeder weiß, dass die Nashi eine kremltreue Bewegung ist, die sich gut auszahlt. Oppositionsbewegungen hingegen funktionieren anders. Da gehen die Leute nicht wegen des Geldes hin und nicht wegen guten Aufstiegschancen. Die Jugendbewegung gibt es seit knapp 10 Jahren. Sie war zunächst eine Protestbewegung, die ihren Platz auf der Straße gefunden hat, in Form von Kundgebungen oder Demonstrationen. Maria Govorova sagt, ihre Organisation gehöre keiner Partei an. Das ist ihr wichtig, deshalb wiederholt sie es auch einige Male. Um eine stärkere Zivilgesellschaft aufzubauen, bräuchte man noch mehr Jugendbewegungen, sagt sie. Tatsächlich engagieren sich aber nach neuesten Zahlen nur etwa 3% der Jugendlichen in Russland überhaupt ehrenamtlich. Und da keine Posten mehr herausspringen bei den Nashi, geht auch hier das Engagement immer weiter zurück. Osteuropa-Experte Walter Kaufmann. Als große Massenorganisation werden sie keine Bedeutung haben. Sind sie eher auf dem absteigenden Ast, da sie noch nie existiert haben, sozusagen unabhängig der Initiative von oben. Und die Initiative von oben stark nachgelassen hat, haben sie derzeit keine Zukunft. Aber vielleicht ist der Niedergang der Nashi auch eine Chance für andere Jugendorganisationen in Russland. Sollten Nashi tatsächlich der Vergangenheit angehören und ihre Daseinsberechtigung verloren haben, könnte das auch eine Chance für Oppositionelle sein, diese Lücke sinnvoll auszufüllen. Schön wär's. Soweit Pauline Tillmann über die russische Jugendorganisation Nashi. So viel im Europa-Report heute.